Neckenradio. So, da das Mikrofon jetzt an ist, herzlich willkommen zu Flufunk, die zweite Kochstudio, die erste. Ich mache einen Haushalts-Essen-Vorbereitungs-Koch-Tweet. Heute gibt es Nudeln, das heißt ein Nudelauflauf mit all das, was man irgendwie noch hat. Das knirscht gerade wahrscheinlich, weil ich die Tüte auspacke. Das heißt Bandnudeln, eine Paprika, Schmand, Schinken und natürlich Käse oben drüber. Das kommt alles zusammengepumpt in eine Form, muss 30 bis 40 Minuten irgendwie so in den Koch, in den Backofen. Ja, und dann kann es losgehen. Ich dachte mir irgendwie so, Podcasts sind immer ganz lustig, wenn man dazu was erzählen kann. Und das kann man am besten, wenn man währenddessen irgendwas anderes macht. Also koche ich heute. Schuhe aus. Kochtopf her für die Nudeln. Wasser. So. Das Wasser ist schon mal einigermaßen fertig. Ja, also da ich heute noch in Düsseldorf verweile, mache ich für meine Herzallerliebste ein bisschen Essen. Und nebenbei kann ich ja quatschen, was sonst noch so angefallen ist. Gestern lief Sherlock in der ARD das erste Mal, eine aktuelle Verfilmung des Sherlock Holmes Motivs in aktueller Zeit. Was ich durchaus witzig fand. Als Krimi hat es irgendwie so nicht so funktioniert, wie ich fand. Eigentlich auch, weil Tatjana ziemlich früh wusste, wer der Mörder gewesen ist. Oder der Anstifter zum Mord sozusagen gewesen ist. Da war das Ganze schon ziemlich unspannend, weil sie natürlich wieder mal recht hatte. Und die Auflösung war dann auch irgendwie so nicht sonderlich böse und eigentlich unverständlich. Also weswegen die Leute sich umgebracht haben, nur weil jemand ihnen eine Knarre vorhält. Ich weiß es nicht. Aber gut. Dafür war es witzig. So. Auflaufform her. Daneben schaue ich gerade noch alte Tatort-Folgen. Was grundsätzlich ganz witzig ist, weil ich das Gefühl habe, dass früher einfach besser geschauspielert worden ist. Also heute, die Fälle sind ja alle so stigmatisiert. Also entweder sind sie skurril oder sie müssen in irgendeiner Form soziale Themen aufbereiten. Manchmal klappt das, manchmal ist es eher albern. Aber die Schiene heutzutage ist doch immer ziemlich gleich. Und früher waren die Fälle, wie ich finde, sowieso albern ausgelegt, also als Krimi halt ausgelegt und nicht irgendwie so als Sozialdrama. Das heißt, niemand hat sich darum geschert, ob das jetzt sonderlich real gewesen ist, und ich glaube, es war es auch einfach nicht. Daneben. Also was ich gucke, ist halt Brock, Müller und Stöver. Das heißt, in der Anfangszeit nur mit Manfred Krug. Und ab der dritten Folge wird es dann ein Team. Ich weiß nicht, ob sie es zu langweilig fanden, nur mit Manfred Krug. Dann kommt auf jeden Fall Charles Brauer. Muss man auch einfach drauf kommen. Charles Brauer kam dazu. Als Bad Guy sozusagen. Vielleicht war Stöber oder Manfred Krug zu lieb. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss in den Anfangszeiten der Zusammenarbeit dann Charles Brauer immer den Bad Guy, guter Buller, schlechter Buller, den Schlechten spielen, indem er dauernd irgendwie so aggressiv wird, was auch aber albern wirkt, weil er ist ja einigermaßen klein und also wenn er dann immer dauernd irgendwelche Leute angreift, die 20 cm größer sind, also irgendwie sieht das seltsam aus, dass da keiner zurückschlägt. Da sind die Ganoven dann irgendwie, haben mehr Respekt vor den Rechtsordnungen als er. Mittlerweile, ich lasse sie immer so nebenbei laufen, das heißt, wenn sie langweilig sind, dann gucke ich wirklich nicht mehr hin. Ist es bei den Folgen auch so, die Anfang der 80er Jahre Sachen, die sind, finde ich, bislang besser als das, was Mitte der 80er und Ende der 80er gefilmt worden sind. Weil es da, also Ende der 80er, überhaupt nicht mehr um skurrile Typen geht. Und das finde ich dann eher langweilig. Also die Skurrilität, die übernimmt dann Meyer 2, also Lutz Reichert, der auch mal diese Adaption von unserer Eine schrecklich nette Familie gespielt hat, was nicht wirklich angekommen ist. Und seitdem hat man also, ja gut, der war noch irgendwie im Wie bitte Rate-Team oder sowas. Ja, da hat man ihn noch gesehen und seitdem im Fernsehen glaube ich eher nicht. Wie gesagt, im Tatort macht der halt dann noch diese Skurrilität aus, bis er glaube ich irgendwann bald, soweit bin ich aber noch nicht, aber irgendwie ermordet wird. Der arme Meyer 2. So, hier ist inzwischen die Paprika soweit und ich gehe zur Zersäbelung des Schinkens über. Ja. Es ist ganz witzig, diese Tatorte so als Serie zu gucken, weil sie so ja nie gedacht worden sind. So kommt es also, dass bei manchen Tatorten dieser Reihe die Besetzung nahezu identisch ist. Also manche, ich muss den Namen mal nachliefern, aber einer ist dabei, der ist in der allerersten Folge dabei. Roland Nitschke, jetzt weiß ich es, jetzt komme ich drauf. Nur Roland Nitschke, in der allerersten Folge dabei, wird dort passenderweise auch irgendwie erschossen, glaube ich, oder sonst wie getötet. Kommt aber in drei weiteren Folgen noch vor. Immer der Böse. Und ich glaube, insgesamt wird er dreimal ermordet. Und das sozusagen immer in der Anfangszeit. So viele Bösewichte gab es da wohl irgendwie so nicht. Ich muss aber auch sagen, jetzt habe ich gerade den, oder sehe gerade den Tatort Roten Baum. Das ist ein Tennis-Tatort. Was heute kaum noch verständlich ist, weil Tennis heute ja wirklich kaum noch jemanden interessiert. Im Gegensatz zu den 80ern, da war das ja sonst was. Da gibt es also Boris Becker-Szenen. Der dann das. Also die gehören dann zu dem Hauptdarsteller, der ja nicht Boris Becker ist, aber. Na, was nehme ich denn jetzt? Nimm mal die kleine Schüssel. Nimm mal die. Jetzt kommt hier erstmal Schmand in eine kleine Schüssel. Ich habe früher nie so Schmand irgendwie verwendet, seitdem ich hier so Aufläufe bei Tatjana mache. Immer Schmand. Und Sahne. Warum nicht? Auflauf ist ja eh so etwas, was man irgendwie so frei nach Schnauze machen kann. Und da Sahne noch übrig geblieben ist, jetzt aber nicht raus will. Kommt das auch mit rein. Masse hier. So. Ja, was wie gesagt noch auffällt bei diesen Tatorten der 80er, dass es also sehr viele Polizeiübergriffe gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das damals keinen interessiert hat. Das hat mich so ein bisschen erinnert daran, dass in James Bond-Filmen der 70er Jahre dauernd Frauen geschlagen werden. Das hat scheinbar die Kinobesucher auch nicht sonderlich gestört. Mag ja auch realistisch gewesen sein, aber seltsam ist es schon. Und so sind eigentlich auch die Polizeiübergriffe, ich finde, ein bisschen merkwürdig. Also so kommen die jetzt überhaupt nicht mehr vor bei irgendwelchen Tatorten. Wäre mir jetzt neu, dass es aktuell noch so wäre. Also die sind halt heutzutage irgendwie so wütend und fluchen ein bisschen. Und dann kommt der Partner und sagt, oh, reg dich doch nicht so auf. Und dann war's das. Früher wurde noch Leute rumgeschubst, beleidigt. Das war doch ganz normal. Ja, und wenn es gut geschauspielert ist, dann sagt man sich, Mensch, wie schön früher doch geschauspielert worden ist. Also die Anfangszeiten von vom Tatort überlagern sich ein bisschen mit denen von, also thematisch finde ich, ein bisschen mit Agenturbüro Rot, eine meiner Lieblingsserien aus den 80ern, die aber auch nur 2 Staffeln lief. Ich weiß nicht, ob man damals schon abgesetzt gesagt hat, aber lief halt nicht länger. Und da ist halt Manfred Krug auch so ein launischer Detektiv, der Wirtschaftsspionage verfolgt. Mit Klaus Löwitsch als Löffelhardt, Peter Seum als, ich weiß es nicht, ich kenne die Rolle gerade nicht, aber ich habe mir den gemerkt. Das habe ich komischerweise dann, obwohl er war 86, 87. Dass es gefilmt worden und gezeigt worden ist. Mag sein, dass ich da schon irgendwie so halt Abendprogramm geguckt habe. Wahrscheinlich. Diese Krimiserien. Sehr abstrus teilweise auch. Man hat sich nicht so darum geschert, ob das jetzt irgendwie so realistisch ist. Auch damals schon nicht. Und ansonsten läuft irgendwie so gerade nichts im Fernsehen. Wir haben Kino geguckt. Wir haben einen Kinofilm geguckt. Und zwar Barneys Version. Das ist der Hauptdarsteller aus. Oder wo hat er mitgespielt? Fällt mir gleich ein oder ich reiche es nach. Irgendwas Merkwürdiges. Auf jeden Fall hat der Paul Giletto, oder keine Ahnung was, Giotto. Ist ein kanadisch-italienischer Film. Und ist so eine Art Biografie eines Grießkrams, der dreimal heiratet und die Liebe seines Lebens allerdings verliert, obwohl der hinterher humpelt und ja, man hat das Gefühl, eigentlich ist er niemandem richtig nahe gekommen, alle haben ihn nicht so verstanden und er hat sie nicht verstanden. Warum das, also es ist, glaube ich, eine Romanverfilmung des bedeutendsten kanadischen Autors, der mir ja nichts gesagt hat bislang. Und das sollte schon ewig verfilmt worden, jetzt ist es mal endlich verfilmt worden. Und deswegen hat er in Kanada einigermaßen Kasse gemacht für kanadische Verhältnisse, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das in Kanada ist. Ich weiß gerade nicht ganz, wie groß Kanada ist. Es waren irgendwie so 400.000 Zuschauer und das ist für Kanada wohl schon. Wow! Bei der Essenszubereitung bin ich mittlerweile dabei, dass ich die Pampe mit Paprika verrührt habe. Jetzt kommt das Fleisch mit rein. Und das wird gerade alles vermengt. Ja, bei Barneys Version, ist der Anfang noch ganz nett. Da geht es dann auch irgendwie um jüdische Klischees. Was mich für Kanada ein bisschen wundert, aber okay. Die einigermaßen zutreffend sind. Also ist natürlich ein bisschen seltsam, dass er auf seiner Hochzeitsfeier jemand anders anbaggert und die sofort irgendwie so mit ihr durchbrennen will oder sowas, was seine doch irgendwann Frau ins B dann nicht macht, nicht mitmacht. Aber die Reaktion der jüdischen Familie oder was ist ziemlich typisch, passend. Also er ist weg und dann der erste, was er zu hören bekommt, ist, oh, wir dachten, du bist tot. Also das denkt man da halt ziemlich schnell. Man macht sich sehr schnell sehr große Sorgen, wenn man irgendwie nicht erreicht oder nicht weiß, wo er ist. Das Wasser kocht, ich glaube, ich muss ein bisschen lauter sprechen. Ich habe sowieso bei Podcasts immer das Gefühl, dass ich zu leise spreche, aber das ist ein bisschen blöd, weil ich andererseits irgendwie denke, wenn man zu laut spricht, dann wirkt man zu gestellt. Also irgendwie ist es ein Mischmasch aus beiden. Manch, manch, manch. Ich wollte nur ein Ei reintun. Lalalala. Warum auch immer. Aber ich habe ein Rezept gesehen, da ist ein Ei drin. Ja, ich dachte, ich hätte viel mehr zu erzählen zu diesen Filmen, aber sie sind eigentlich ziemlich fix besprochen. Also Barnes Version, der Anfang ist lustig, aber irgendwie, es ist 134 Minuten lang. Das ist eigentlich zu viel des Guten. Also so viel hat der Film dann doch nicht zu erzählen. Fand ich nicht. Konnten sich ansehen, aber manch. Das war dann doch zu lang. Gott, wir haben es ja noch ein Ei. Also ich gucke immer nach irgendwelchen Rezepten und da stand tatsächlich noch ein Rezept mit 4 Eiern. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Aber hier sind ja auch inzwischen 3 Eier reingelandet. Ich mache die ganze Pampe ein bisschen weicher. Vorher war es ein bisschen steifer. Das mag ja ganz gut sein. So, die Nudeln sind drin. Die Pampe ist einigermaßen fertig. Muss gleich nur noch in die Form. Fleisch rein. Dann wird das jetzt ein Podcast in der Küche und mit ein bisschen Medienschelte, also was man so zu sehen bekommt. Medien sind ja auch gerade ein bisschen komisch, also immer, sie müssen alles auf ihre Art und Weise irgendwie so verwurschten. Also dass dieses Massaker in Oslo irgendwie im Frühstücksradio, im Frühstücksfernsehen dauernd verwurschtet werden muss. Mit irgendwelchen spektakulären Entwicklungen und Gegebenheiten, die man alle schon kennt. Vielleicht ist irgendwie so der stinknormale Frühstücksfernsehgucker auf Sat.1 aber auch so, dass er sowas nicht mitbekommt. Sowieso, also früher konnte man das noch gucken. Sat.1 Frühstücksfernsehen mit Annika Hipp. Kipp. Irgendwie Ipp. Das war noch witzig, das war noch lustig, die hat sehr viel gelacht und so, aber irgendwie so diese anderen Nasen, die da mittlerweile sind, die können das irgendwie so nicht ganz rüberbringen, nicht rausbringen. Also das finde ich immer sehr langweilig. Das ist genauso wie das aktuelle Radioprogramm. Früher war das sehr spannend, dass da immer Leute gewesen sind, die halt irgendeinen Scheiß von sich gegeben haben und es war auch einigermaßen lustig. Und mittlerweile haben die meisten ja nur noch so maximal 2 Minuten, in denen sie was sagen dürfen. Und da kann man halt nichts reinpacken. Und so sind die Leute es auch irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, irgendwie was Lustiges zu verpacken oder so. Oder sich für irgendein Thema Zeit zu lassen. Das gibt es alles irgendwie so nicht mehr. Das ist langweilig. Zup, zup, zup. Momentan bin ich auch nicht sonderlich mehr scharf, was im Fernsehen sonst so eigentlich so kommt, weil es ja sehr langweilig und einheitsfrei eigentlich geworden ist. Das heißt, überall werden irgendwelche Serien abgenudelt in Dauerschleife. Wenn sie durch sind, fangen sie vorne wieder an, weil irgendwer das mal öfters geguckt hat. Scheinbar, weil man da irgendwie Werbung verkaufen kann, aber für immer dasselbe Programm. Finde ich es auch seltsam, dass man dafür Werbung verkaufen kann, immer noch. So, dass man sich nichts anderes traut. Manchmal geht es ja auch in die Hose, wie ich immer gerne wieder erwähne, weil ProSieben hat es ja geschafft, die amerikanische Serie Chuck so zu verhunzen, dass sie hier nicht gesendet werden kann, sozusagen. Weil es kein Publikum für diese deutsche Synchronisation gibt, was ich einigermaßen verstehen kann. Einerseits ist es irgendwie so, sie haben angefangen, das zu versenden samstags um 16:45. Das heißt, wo niemand Serien erwartet, niemand Serien-Neustarts erwartet. Da Deutschland Fußballland ist, wollen die Leute da irgendwie so was mit Fußball haben und nicht irgendwie was anderes. Und diese Synchronisation an sich ist auch misslungen. Also gerade der Hauptdarsteller hat eine Stimme bekommen, die viel zu quietschig geraten ist. Also was heißt geraten, aber im Englischen ist es wesentlich tiefer, auch wenn er so ein Schlunz ist, hat er eine tiefe Stimme und es passt wesentlich besser. Auch die Stimme der Hauptdarstellerin klingt ein bisschen zu, ja, aufgesetzt. Ich muss mal eben Papier holen. Und deswegen ist diese Serie in Deutschland eine Staffel lang gelaufen. Dann gibt es eine zweite Staffel, die in der Schweiz gelaufen ist. Und ich glaube, danach ist es nicht weiter synchronisiert worden. Ist auch in Deutschland synchronisiert worden. Und wenn sie dann nicht gesendet wird, haben die Leute Pech gehabt. Also die zweite Staffel lief in Deutschland, glaube ich, noch überhaupt nicht. Irgendwann mal versendet. Und die Staffeln 3, 4 und die letzte, 5. Die wird halt gar nicht erst synchronisiert. Vielleicht können sie es neu synchronisieren, aber da die Serie ja jetzt einigermaßen alt ist, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, die jetzt noch zu synchronisieren oder neu zu machen. Dafür ist sie in Amerika einigermaßen beliebt. Also Fans haben immer wieder protestiert, damit sie weiter produziert wird und es hat bislang eigentlich ganz gut funktioniert. Jetzt ist die Story halt ein bisschen durch und es kommt nichts Neues und dann setzt man sie nach der kommenden Staffel halt ab. Ja. Und jetzt, wo ich ins Nudelwasser gucke, muss ich sagen, hier ist eigentlich alles fertig. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.